Ja, auch von meiner Seite her einen schönen guten Morgen, da wo es noch nicht persönlich geschehen ist. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, ich verstehe auch so manche Sachen nicht, so wie wir es auch gerade gesungen haben. Manchmal verstehe ich auch nicht, welches Wort mir der Herr für so einen Gottesdienst aufs Herz legt. Das ist, ja, manchmal nicht zu verstehen. Aber ich glaube, das muss dann auch so sein. Und wir sollten dem auch nachgeben. Im Grunde ist letzten Sonntag, da war der Maset Kirsch hier und hatte starke Begleitung dabei. Die haben ja Musik gemacht und ja, die sind auch körperlich gut dabei. Ne? Ja. Ich habe so gedacht, wir haben stabile Stühle. Aber wir haben doch gespürt, dass die mit dem Herz dabei sind. Die Musik, die die machen, ist nicht ganz meine Musik, aber sie waren so mit dem Herzen dabei und da kommt was rüber. Und ja, so bin ich eigentlich mit auf das Wort gekommen. Die brennen für Jesus und müssen das weitererzählen und ja, sind im Grunde von ganzem Herzen dabei. Und Maset hat gesagt, die Botschaft Jesu ist, tut Buße. Und Buße heißt Veränderung, heißt Umkehr. Wortwörtlich übersetzt heißt Metanoia, verändere dein Denken. Und ich glaube, da tun wir gut dran, immer wieder ja, uns zu resetten, über uns nachzudenken, in aller Wahrheit, so wie es die Tageslosung heute sagt. Ehrlich mit uns selbst und zu schauen, ja, was möchte der Herr in uns verändern. So mag ich den Gottesdienst eigentlich überschreiben mit dem Thema von ganzem Herzen. Christsein, Fragezeichen, Christsein von ganzem Herzen, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Und es ist eher eine kritische Betrachtung für uns selbst. Und da ist jeder für sich selber gefordert und das ist nicht so schön, das machen wir nicht so gerne. Also wir hören gerne zu und sagen, oh toll, das war gut und das war verständlich und vielleicht auch lustig. Aber wenn wir uns mit uns selber beschäftigen, hat das meistens mit Veränderungen zu tun und dann ist das nicht so schön. Und wenn auch vielleicht manche Punkte dich persönlich ansprechen, so ist das keine Anklage. Das ist einfach nur ein Hinweis. Und ich glaube, das will uns der Herr heute ins Herz geben, dich ansprechen, mich ansprechen, ja, uns zu hinterfragen, wie leben wir. Vielleicht auch mal die Perspektive zu wechseln und zu schauen, wie sieht der Herr uns in unserem Leben, in dem, was wir tun. Wisst ihr, wir sagen schnell, Jesus ist der Herr in meinem Leben. Aber zeigt sich das? Haben wir ihn an erster Stelle gesetzt? Oder wie sieht das wirklich aus? Ich habe mich die Woche da intensiv gedanklich mit beschäftigt und gestern mir ein paar Stichpunkte gemacht, weil die Woche war sehr voll. Und da gibt es so viel, wo wir drüber nachdenken können. Bevor ich bete, möchte ich mit einem Psalmwort einsteigen. Das steht in Psalm 119. Dort steht, glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Sie tun nichts Böses, sondern gehen auf den Wegen Gottes. Du hast uns befohlen, deine Gebote mit Freude zu halten. Ich möchte mein Leben stets nach deinen Ordnungen ausrichten. Ich bete kurz. Ja, Vater, und so kommen wir zu dir und möchten offen für dich sein, für dein Wort. Erwarten, dass du in unser Herz sprichst, dass du jeden Einzelnen von uns ansprichst und ja, uns ausrüstest für unser Leben. Du kannst das in so vielfältiger Weise, wir vertrauen dir da und möchten uns jetzt ja, dir hingeben. Amen. Hast du nicht? Egal, wer es war. Danke. Ja, Christsein hinterfragen. Vielleicht hole ich an der Stelle erst ein bisschen aus. Ne? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Wir haben vor 2 Wochen, hat Heinrich hier gepredigt, und da habe ich als Lesung, durfte ich die Schöpfungsgeschichte vorlesen. Und ich habe noch so im Ohr, wie Gott das alles gemacht hat, die Erde, die Tiere, die Pflanzen, den Menschen, und es angesehen hat und sich gefreut hat und gesagt, es ist sehr gut. Und ja, mir ist so aufgefallen, dass ja Gott vorher schon, bevor er diese Erde gemacht hat, diesen Erlösungsplan fertig hatte. Wir lesen das zum Beispiel bei Paulus, der sagt, was wir verkündigen, ist Gottes Weisheit. Wir verkündigen ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat. Und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will, dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Und in der Offenbarung steht, dass das Lamm, das heißt Christus, schon vor der Welt geschlachtet wurde. Das hat Gott jetzt nicht überrascht, dass der Mensch in die Sünde gefallen ist. Er hatte den Plan schon fertig, und dann ist Jesus auf diese Erde gekommen und hat mit seinem Leben für unsere Schuld, für deine und meine Schuld bezahlt. Hat den Preis bezahlt, dass er uns freikaufen kann, dass wir frei sind. Das ist das, was wir gerade gesungen haben, was wir gar nicht verstehen können. Nicht im Letzten. Und jetzt, ja, ist Jesus gen Himmel gefahren und bereitet uns die Wohnungen. Das konnten die damals gut verstehen, weil wenn 2 geheiratet haben, dann stand das fest, dann haben die sich verlobt, und danach ist der Bräutigam zurück ins Vaterhaus gegangen und hat das Haus bereitet, vorbereitet, die Wohnung bereitet, und wenn der dann fertig war, dann hat er die Braut geholt und dann haben die zusammen gelebt. Und so ist es auch jetzt. Jesus ist schon im Himmel, bereitet die Wohnung und kommt irgendwann zurück und holt seine Braut, die Gemeinde, uns. Damit wir auf ewig bei ihm leben können. Und wir leben ja genau in dieser Zeit, in dieser Wartezeit. Und die Bibel ist ja auch voll von Beispielen, dass wir diese Zeit ausnutzen sollen, dass wir wachsam sein sollen. Da gibt es die Gleichnisse von den Törichten und den klugen Jungfrauen, die Öl sammeln, die bereit sind, die alles da haben, die für Eventualitäten gerüstet sind. Und die anderen, ja, hatten zu wenig Öl, die mussten erst noch los. Die konnten ja auch noch mal los, die haben ja auch noch mal Öl besorgen können. Aber es war zu spät, weil die Türe schon zu war. Auch Warnungen an uns, ja, einfach bereit zu sein, ja, die wir manchmal, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Was macht jetzt unser Leben als Christ aus? Ja, den Glauben an Jesus Christus. Ihn als Herrn anzuerkennen, ja, und ihm nachzufolgen. Wenn wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, und wenn wir ihn angenommen haben und sagen, du bist der Herr in meinem Leben, dann kommt er in uns durch den Heiligen Geist und wir nennen das Wiedergeburt. Das wird dann bekräftigt mit der Taufe als äußeres Zeichen, und ja, dann bin ich, so wie es Paulus eigentlich beschreibt, ein Sklave Jesu Christi. Auch ein sehr unangenehmes Wort. Ich kann mich an Diskussionen mit Katharina erinnern. Die findet das gar nicht gut. Ich weiß nicht, wie wir das finden. Sklave Jesu Christi. Und das beschreibt den Zustand genauer, als wenn man sagt Diener. Weil wir gehören ihm. Wenn er unsere Schuld bezahlt hat, dann hat er uns freigekauft. Wir können nur froh sein, dass er ein guter Herr ist, dass er nur Gutes mit uns vorhat und dass er uns ja im Grunde auch alle Freiheit lässt. Aber im Letzten gehören wir ihm. Und hier, ja, in unserem Leben, was wir hier auf dieser Erde erleben, durchleben, wo wir ewiges Leben erlangen, aber ja, jetzt schon haben, aber wir haben ja noch unseren leiblichen Körper, da geht es aus meiner Sicht um Lohn und um Positionen im Himmel. Also nicht, dass ich sage, ich möchte da jetzt eine super Position haben. Das haben wir nicht zu entscheiden. Aber ich denke, unser Verhalten, unser Tun, unser Handeln hier auf der Erde hat da ganz, ganz stark mit zu tun. Und die Bibel beschreibt es sehr genau, dass es ein Preisgericht gibt und dass wir mit den Dingen konfrontiert werden, die wir hier getan haben, die wir ja noch tun werden. Und wir werden erstaunt sein, wofür wir alles Lohn bekommen. Dass er sagt, hierfür gebe ich dir Lohn. Und du sagst, also, hallo, das war doch selbstverständlich. Nein, sagt er, das habe ich schon gesehen. Dafür kriegst du Lohn. Dann gibt es vielleicht auch andere Sachen, wo wir sagen, ach guck mal, das habe ich gemacht. Und wo wir hören müssen, dafür hast du schon Lohn gehabt. Da hast du vielleicht Ehre und Anerkennung auf der Erde gehabt. Beruhigend zu wissen ist, dass es gut ausgeht. Dass Gott alle Tränen abwischen wird. Dass wir ja, ihn loben und preisen werden. Das, was eigentlich unsere Bestimmung ist, und das werden wir von Herzen, das werden wir dann von ganzem Herzen tun. Ja, und in diesem Glauben, diesem Christsein, möchte ich persönlich wachsen. Ich finde unser Motto sehr, sehr gut, im Glauben wachsen. Natürlich können wir das nicht von uns aus. Ein Wachstumsprozess ist ja nichts, was wir so beeinflussen können. Gott schenkt das Wachsen. Jede Pflanze. Wir Menschen, wir können vielleicht irgendwelche Sachen klonen oder herstellen, aber letztlich, wenn wir das in die Erde stecken, dann ja, lässt Gott das wachsen. Da haben wir keine Macht drüber. So kann er auch uns wachsen lassen. Wir können uns in ein gutes Umfeld begeben, was dieses Wachstum einfach ja, leichter macht. Das ist das, was wir persönlich tun können. Wir können uns den Dingen aussetzen, können aber auch ja, anderen Dingen ausgesetzt sein, die Wachstum verhindern. Jeder weiß das für sich. Bevor ich so ein bisschen auf den Begriff von ganzem Herzen eingehen möchte, denke ich, zwei Sachen müssen hier erwähnt werden beim Christsein. Das ist einmal der Glaube und einmal der Gehorsam. Wieder ein blöder Begriff. Ich fange mal mit dem Glauben an. Glaube heißt ja auch übersetzt Vertrauen. Ich mache das an ganz vielen Stellen, dass ich dort, wo in der Bibel Glaube steht, einfach das Wort Vertrauen einsetze. Und das hilft mir, so manche Sachen einfach besser zu verstehen. Gott möchte, dass wir uns auf ihn verlassen, ihm vertrauen, in allen Dingen. In dem Psalmwort hieß es ja, ich möchte mein Leben stets nach deinen Ordnungen ausrichten, nach seinen Gesetzmäßigkeiten. Gott hat Gesetzmäßigkeiten eingeführt, die funktionieren, damals wie heute. Die können wir nicht aushebeln. Wisst ihr, Gott hat auch das Gesetz der Schwerkraft entstehen lassen. Und das ist auch gut so. Da bleiben wir hier am Boden und schweben hier nicht irgendwo rum. Aber wenn ich als Christ auch mich von einem Hochhaus stürze, dann trifft das Gesetz der Schwerkraft auch zu und dann werde ich auch ein Problem haben. Wir sollten mit diesen Gesetzmäßigkeiten leben. Aber so gibt es auch das Gesetz von Saat und Ernte und von vielen Dingen, wo wir uns nachrichten können, die wir nachlesen können, die funktionieren. Gott erwartet das Vertrauen auch und fordert uns im Grunde heraus. Ich denke, jeder von euch kennt Maleachi 3, Vers 10, wo hier steht, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das sind schon starke Worte. Und ich darf aus ehrlichem Herzen sagen, es funktioniert. Es funktioniert. Immer wieder neu. Auch das kann ich manchmal nicht verstehen. Aber das muss ich auch nicht verstehen. Ich darf einfach kindlich daran glauben und es genießen und mich daran freuen. Jesus hat viele Aussagen getroffen, die den Glauben betreffen. Er sagt zum Beispiel in Lukas 18, Vers 17, ich versichere euch, wer nicht wie ein Kind glaubt, wer nicht wie ein Kind vertraut, wird nicht ins Reich Gottes kommen. Oder in Matthäus 21, wenn ihr glaubt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr im Gebet bittet. Er sagt auch, jetzt ist die Zeit gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Da ist wieder dieser Aufruf zur Umkehr, wo wir unser Denken verändern sollen. Abkehren von der Sünde. Und ich tue mich da manchmal schwer mit. Nicht absichtlich, eher weil ich so viel mit anderen Sachen beschäftigt bin, weil mein Kopf so voll ist, weil da vielleicht nicht viel Zeit bleibt zum Nachdenken. Wir leben nun mal in einer Zeit, die ist, ja, wenn ich sage schnelllebig, dann ist das ja bestimmt harmlos ausgedrückt. Wir sind viel unterwegs. Wenn ich den Jens angucke, der macht richtig Kilometer. Na gut, dann ist er mit dem Flugzeug unterwegs und mit dem Auto. Selbst ich finde, ich fahre eine ganze Menge, wenn ich jeden Tag oder oft nach Hamburg fahre. Das ist anders wie vor ein paar hundert Jahren. Wenn einer vielleicht eine lange Reise zur nächsten größeren Stadt gemacht hat, entweder zu Fuß oder auf dem Pferd oder so unterwegs war, dann war der schon einen Augenblick unterwegs. Ich stelle mir vor, da hat man vielleicht auch einen Augenblick Zeit nachzudenken. Ich versuche die Stunden im Auto auch gut zu nutzen, aber heute prasseln so viele Informationen auf jemanden ein, wenn ich hier an die Jugendlichen denke, die mit Sicherheit jeder ein Smartphone haben, die Informationen ohne Ende jeden Tag bekommen. Die bekommen an einem Tag wahrscheinlich mehr Informationen als viele Menschen, die vor 300 Jahren gelebt haben, in einem Jahr oder in einem noch längeren Zeitraum bekommen haben. Wir haben Möglichkeiten ohne Ende. Deswegen ist für uns wichtig, uns zu entscheiden, was wir tun. Wenn wir im Glauben wachsen möchten, dann hat das mit einer Entscheidung zu tun. Mit einer Entscheidung, ja, uns den Dingen auch auszusetzen. Wenn du dich für irgendwas entscheidest, dann musst du auch für die Sachen offen sein. Dann musst du bereit sein, dazuzuhören und dich dafür gegebenenfalls schlau zu machen. Das betrifft ja nicht nur den Glauben, das ist ja in jedem Ding so. Das wird uns überall begleiten. Egal, was du machst, du triffst eine Entscheidung, du bist da offen für, du musst es tun, drüber nachdenken, nutzt ja meistens nicht. Du musst es dann auch tun und dann wird es meistens schwer, weil es sich vielleicht lang hinzieht. Da muss man eine gewisse Leidenschaft entwickeln, auch bereit sein, ein Stück weit zu leiden und dran zu bleiben. Das hat was mit Gehorsam zu tun. Wenn wir in den Gehorsam gehen und im Glauben wachsen wollen, dann müssen wir zuerst hören. Ich glaube, das war ja das letzte Thema hier, das ich mit Ihnen hier in den Dienst gebracht habe. Ihr erinnert euch bestimmt noch an Tabitha, die hier vorne gesessen hat. Meine Stimme rauszuhören, wenn ich sie, auch wenn sie die Augen verbunden hatte, das war recht einfach. Dann hat sie aber die Augen verbunden gehabt und hat den Satz, den Anja vorgelesen hat, hat sie trotzdem aus 5 verschiedenen Sätzen den richtigen Satz rausgefunden. Weil wir Kontakt hatten, ihr erinnert euch. Weil wir miteinander kommunizieren. Weil sie etwas von mir weiß, ungefähr weiß, wie ich ticke. Und das ist zwingend. Wir müssen wissen, wie Gott tickt. Deswegen ist es so wichtig, die Bibel zu lesen und zu kennen. Damit ich erkenne, wie und wann der Herr mich anspricht. Durch wen? Das macht er nämlich meistens durch Menschen. Und je enger diese Beziehung ist, desto besser geht das. Wir könnten ganz viele Sätze aufschreiben. Und dann würde ich ein paar Sätze auch dazu aufschreiben. Und Claudia wird sich die alle durchlesen. Und ich bin sicher, sie würde meine Sätze rausfinden. Sie würde es wissen. Und ich wünsche mir, dass ich das erkenne, dass ich ja in dem ganzen Wust, in allen Sachen, die auf mich zukommen, genau erkenne, wann der Herr zu mir spricht. Deswegen, das weiß ja der Widersacher auch, das wäre dann einfach. Wenn wir das genau wissen, wäre es ganz einfach. Aber deswegen sind wir an der Stelle auch angefochten. Genau da wird er uns das Leben schwer machen. Durch viele Dinge. Meistens, wenn wir ja, was Gutes vorhaben, dann kommt was dazwischen. Was Unvorhergesehenes. Ich weiß noch, dass Stefan hier bei der Einleitung beim letzten Mal für uns Leiter gebetet hat, dass wir an dem Freitag ungestört zusammen beten können, dass wir es auch schaffen, hier zusammen zu beten. Und ich glaube, das hat an dem Freitag gar nicht funktioniert, weil da so viel zwischengekommen ist. Boah, habe ich gedacht. Ob jetzt Stefan alleine dafür gebetet hat, da hätten wir noch mehr Unterstützung gebraucht. Ich glaube, der Widersacher setzt genau da an, weil wir dann gar nicht in diese Sicherheit hineinkommen. Und wenn wir hören, was der Vater zu uns sagt, wenn wir uns da sicher sind, wir können das ja prüfen. Es wird mit der Bibel übereinstimmen. Sein Wort stimmt immer. Und wenn wir das dann wissen, dann sollten wir uns fragen, was sagt mir persönlich das Wort? Was soll ich jetzt tun? Steht da Veränderung an? Wie soll ich da vorgehen? Dann kommt das Tun. Wisst ihr, wenn wir hier sitzen im Gottesdienst, dann gibt es schönere Gottesdienste als den jetzt vielleicht, wo der Prediger mal einen Witz erzählt, wo es richtig lustig ist oder so. Das ist gar nicht so schwierig. Aber wenn ich montags abends nichts mehr von dem Gottesdienst im Kopf habe, wenn mich da aber auch rein gar nichts mehr von beschäftigt, dann war es umsonst. Das, was ich mitnehme, wenn es ein Satz ist, sollte ich bewegen. Sollte ich schauen, was kann ich da ändern und da dranbleiben. Dann muss ich ja was tun. Tun ist immer, hat mit Arbeit zu tun. Das ist blöd. Hat mit, vielleicht auch mit Disziplin zu tun, dran zu bleiben. Ist vielleicht aufwendig. Disziplin ist ja ein hässliches Wort. Ich habe immer den Eindruck, das hat einen sehr strengen Charakter. Vielleicht ist es auch hier über eine blöde Zeit auch geprägt worden. Disziplin und Ordnung. Aber Disziplin hat auch was Gutes. Sich selber in Disziplin nehmen können, ist ganz wichtig. Irgendwas auch zu tun, wenn man jetzt auch heute keine Lust dazu hat. Das kann dir persönlich helfen. Und auch da finden wir diese Punkte wieder. Du musst die Entscheidung fällen, das zu tun. Du musst konsequent dranbleiben, offen sein für Veränderungen, ja, und Leidenschaft mitbringen. Ich habe euch das schon öfter erzählt. Ich erlebe das jedes Jahr, wenn ich wieder anfange zu laufen. Ich entscheide zu laufen. Ich laufe los. Es ist unendlich schwer. Und ja, ich brauche Disziplin dafür, dran zu bleiben. Erst dann wird es wieder besser. Das Ergebnis ist aber ein gutes. Das, was dabei rauskommt. Wenn wir uns entscheiden, uns Gott hinzugeben, ja, ihm wieder mehr zuzuhören, das umzusetzen, zumindest versuchen umzusetzen, was er uns sagt, dann werden wir vielleicht mit dem Psalmist sagen können, Herr, du hast Licht in mein Leben gebracht. Du, mein Gott, hast meine Finsternis erhellt. Das werden wir erleben können. Und wir dürfen auch wissen, dass ja, der Vater selber es ist, der uns das schenkt. Im Grunde beschränkt sich das bei uns auf die Entscheidung, das zu machen und dran zu bleiben. Aber er schenkt das und das, was er seinem Volk Israel zugesprochen hat, das gilt auch dir und mir. Und da sagt er, und ich, achtet mal darauf, wie viel da steht, und ich, und das ist der Herr, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Er ist derjenige, der es ja, für uns richtet, der es in uns bewirkt. Aber er ist auch derjenige, der dir nichts aufzwingt. Das wäre ein leichtes. Im Grunde hätte Gott ja bei der Schöpfung sagen können, ja, ich schaffe jetzt Menschen und die machen jetzt genau das, was ich will. Das wäre bestimmt kein Problem gewesen für ihn. Aber was hätte er denn dann gehabt? So eine Armee von Robotern, die genau das macht, was Gott möchte. Nein, er hat jedem von uns einen individuellen, freien Willen gegeben. Du kannst dich ganz persönlich entscheiden. Und er möchte dich, ja, er ist die Liebe und er möchte dich mit dieser Liebe überzeugen. Und ja, jedes Mal, wenn du dich ihm zuwendest, wird er froh sein und sagen, es ist gut, dass ich dich geschaffen habe. Ja, von ganzem Herzen heißt einfach mit allem, was ich habe. Okay, das ist jetzt kurz vor 10. Ne? Ich habe gedacht, so bis 10:45 habe ich Zeit. Aber ich glaube, die geht ein bisschen zurück. Ja, mit ganzem Herzen, das ist mit allem, was mich ausmacht. Mit vollem Einsatz, wo mein Herz dran hängt. Wisst ihr, man sagt, wenn das Herz voll ist, dann läuft der Mund über. Das ist so. Wenn jemand begeistert von irgendwas ist, dann kann er gar nicht anders. Ihr kennt das. Ihr kennt so Leute, die einem dann manchmal richtig auf den Zwirn gehen, weil die immer und immer wieder das Gleiche erzählen. Ich wünschte, wir wären so Leute, die gar nicht anders können, als von Jesus zu erzählen. Es gibt halt viele wichtige Sachen bei uns. Und ich habe mein eigenes Leben betrachtet. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Sachen, die mir halt wichtig sind. Ich habe jetzt ja hier an die Umbaumaßnahme auch gedacht. Und ja, das sind auch Sachen, die sind mir wichtig. Und da mache ich auch gerne mit. Und der Robert, der war ganz viel hier. Ne? Ich habe vorhin schon scherzhaft gesagt, das ist unsere Teilzeitkraft, der ist jeden Tag 4 Stunden hier. Bei dem hatte ich mich bedankt hier, als er hier auch ein paar Sachen zugeputzt hat, sagte, muss ich nicht bedanken, ne? Das mache ich für den Herrn. Ich weiß auch, wie er das meint und das ist auch richtig und das macht er mit ganzem Herzen für den Herrn und das ist auch gut so. Doch, sage ich, ich bedanke mich trotzdem. Ich sage, wenn du das nicht machst, muss ich das ja vielleicht machen. Aber ich für mich habe auch gesagt, ja, mache ich das hier für den Herrn? Natürlich. Aber ich mache es natürlich auch für uns. Ich mache es, damit es schön aussieht, damit wir Gäste einladen können und so weiter. Weil dem Herrn selber, dem ist doch egal, ob das hier rosa oder grau oder weiß ist. Der möchte in deinem Herz leben. Der lebt in dir. Du bist der Tempel des Herrn. Und der freut sich mit Sicherheit, wenn wir uns hier einbringen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Und so ist jeder für sich gefordert zu schauen, ja, was kann ich für den Herrn tun? Und dann kann es sein, dass er sich viel mehr freut, wenn du dich ihm zuwendest, als wenn du hierher kommst und hier irgendwelche Sachen zuputzt. Der freut sich wahrscheinlich noch mehr, wenn ich mich ihm zuwende, als wenn ich zu Hause irgendein Hobby fröne. Oder es gibt ja viele Sachen, womit man sich beschäftigen kann. Und selbst unser Haus und Hof, ihr wisst, wir haben relativ viel Platz und viel Land. Ja, das kann auch belasten. Da muss jeder für sich Prioritäten setzen und überlegen, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Die Psalmen sind halt voll mit Lob, da heißt es ganz oft von ganzem Herzen. In diesem Psalm 119 kommt das auch sehr oft vor. Und von ganzem Herzen loben, von ganzem Herzen danken, preisen, singen, Güte suchen. Ich habe auch gefunden, von ganzem Herzen Feinde hassen. Ist ein bisschen komisch, aber ich glaube, das, was wir tun sollen, sollen wir mit ganzem Herzen tun. Im Einklang mit dem, was der Herr möchte. Im Neuen Testament hat Jesus das nochmal auf den Punkt gebracht. Man hat gesagt, das wichtigste Gebot ist dies. Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Diese beiden Gebote ersetzen im Grunde das ganze Gesetz. Wenn wir uns danach richten, ist alles gut. Und ich glaube persönlich, dass da auch noch eine Reihenfolge drin ist. Wir sollten das Zweite nicht vor dem Ersten erfüllen. Ich fühle mich schon ertappt, ja wieder mehr in diese Richtung zu gehen. Und das irgendwie umzusetzen. Ich möchte mein Leben stets nach deinen Ordnungen ausrichten, steht hier in unserem Psalmwort. Das heißt, ich muss irgendwie einen Lebensstil finden, also nicht, was ich so mal mache, sondern was einfach mein Leben begleitet, was mein Leben ausmacht, wo ich lerne, ja, vielleicht auch einen Lebensstil des Lernens, immer noch dazu zu lernen. Ich glaube, dass wir, solange wir hier auf dieser Erde sind, dazu lernen werden. Ich hoffe es. Dass da Veränderung geschieht. Wenn keine Veränderung mehr da ist, hat mal irgendjemand hier gesagt, glaube ich, dann ist man tot. Dass wir einen Lebensstil des Dienens oder des Fastens, auch hässlich, lernen. Aber es hilft uns, auf manche Sachen zu verzichten. Weil es vielleicht unserem Körper gut tut, um mal bei dem Fasten zu bleiben. Das Prinzip der Entscheidung, offen sein für die Sachen, sich da einbringen, mit Leidenschaft mitbringen, dranbleiben, das finden wir überall. Das gilt im Prinzip für alle Dinge, die du tust. Ob du jetzt das Ziel hast, abzunehmen, dann wirst du dir auch irgendwann sagen, ich möchte abnehmen. Du triffst die Entscheidung. Dann wirst du dir Gedanken machen über das, was du zu dir nimmst, also Nahrungsmittel, Ernährungsplan oder wie auch immer. Dann ist das wahrscheinlich am besten gepaart mit Bewegung. Vielleicht stellst du noch einen Trainingsplan auf. Und dann wirst du merken, es ist schwer. Weil wenn der neben dir ein Stück Kuchen ist, dann ist das nicht so einfach, wenn du drauf verzichtest. Also mir geht das jedenfalls so. Und dann musst du deine Trainings irgendwie einhalten. Da macht das nichts, wenn man mal eins verpasst. Aber wenn das einreißt, und ich glaube, jeder von euch weiß, wie das ist, dann ist das schwierig. Im Geistlichen ist das nicht anders. Da triffst du auch die Entscheidung und dann kannst du dir auch Gedanken machen über deinen Ernährungsplan, was du zu dir nimmst. Und dann ist das vielleicht auch manchmal nicht so einfach, irgendwelche Sachen zu lassen. Und dann brauchst du auch ein Training. Du musst vielleicht einen Raum schaffen, dir Zeit nehmen und dir die Möglichkeit nutzen, die da sind. Ob das Kleingruppen sind, ob das jetzt der Hauskreis hat sich ja jetzt wieder getroffen am Freitag und ich habe ja, freudig vorhin erfahren, dass ihr eigentlich dann wieder im gleichen Rhythmus das machen wollt. Sehr schön. Oder ob das irgendwelche Seminare sind, die wir besuchen können, ob das Impulstage sind, Glaubenskonferenzen. Da gibt es ja nur wirklich viel. Man kann nicht alles besuchen und alles machen, aber für dich persönlich kannst du dir das aussuchen, was für dich dran ist. Und das kannst du mit deinem Herrn abstimmen, das wird er dir sagen. Ja, was kannst du tun? Mit dem Vater drüber reden. Ich empfehle dir, leg das ins Gebet und versuche zu hören, was er dir sagt. Und dann kannst du eine Entscheidung fällen, ob du das tun möchtest, was er dir sagt. und bleib dran. Und dafür ist auch wichtig, Freunde zu haben, Brüder, Schwestern, die einen auch manchmal in den Hintern treten und sagt, komm, gehst mal mit oder ne, du wolltest doch das und das machen. Das war ein guter Ansatz, lass das nicht sein. Und Gott ermutigt dich auch. Also mich ermutigt er. Ihr wisst, ich habe immer noch Probleme mit Nasennebenhöhlen, also ich rieche nichts. Das ist schon extrem. Also wenn der Trecker da vorbeifährt und güllt, dann denke ich, okay, der fährt da vorbei. Hat also manchmal auch Vorteile. Um euch mal so einen Eindruck zu geben, wie extrem das ist. Aber neulich, oder jetzt auch mit der Beschäftigung des Wortes, wenn man so eine Predigt halten muss, dann oder darf, dann ist es immer so, dass man sich sehr damit auseinandersetzt. Und Dieter hat noch jetzt Freitag im Leitungstreffen gesagt, ja, das ist eigentlich gut, weil dann ist man so richtig intensiv, kann man sich mit dem Wort beschäftigen. Das stimmt. Da habe ich einen Vorteil manchmal. Und da war ich auch wieder so tief drin, viele Gedanken und ich den Herrn gefragt, das mache ich auch oft beim Laufen, nämlich war ich am Joggen und dann habe ich gedacht, das riecht hier so wie verbrannt. Ja, und dann habe ich auch gesehen, dass einer mit Holz heizt. Ne? Andere wären wahrscheinlich wegen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Ich habe mich gefreut, dass ich überhaupt was gerochen habe. Ja? Und manchmal zeigt mir Gott, okay, das geht. Und in mir kam so eine Stimme hoch und die hat gesagt, hey, beschäftige dich mehr mit meinem Wort. Ich kann dich heilen. Du kannst wieder ganz gesund werden. Ich glaube, er möchte mich schon wieder herstellen. Ich glaube aber, dass ich noch eine ganze Menge zu lernen habe. Und dass er mich auch immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Das ist auch gut so, weil er genau weiß, was er tut. Und da dürfen wir dran festhalten. Und ich mag dieses Wort aus Philipper 1, wo steht, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und das glaube ich zutiefst, dass er hier auf dieser Erde an uns arbeitet und dass er uns hier schon immer weiter verändert und dass er das ja zu einem vollkommenen Ende bringen wird. Ich wünsche euch einfach in ja, so einen Lebensstil hineinzukommen, euer Leben zu überdenken. Ich möchte uns auch gleich noch einen ganz kleinen Augenblick Zeit geben, wo jeder für sich einfach mal über sein Leben nachdenken kann, ob du das möchtest, in so einen Lebensstil des Glaubens, des Vertrauens weiterzukommen, weiter zu wachsen, dich zu entscheiden von ganzem Herzen, also Gott an die erste Stelle zu setzen, erste Priorität. Ich glaube, das ist unser Problem. Das ist so oft mein Problem. Ich habe so viele Sachen, die für mich wichtig sind. Ja, und ich bete dann gleich für uns, dass der Herr uns da hilft. Und ich kann dir sagen, sei offen für sein Wort. Verbring Zeit mit ihm. Oder richte dir Zeiten oder einen Ort ein, wo du dich wirklich ihm zuwendest. Das kann manchmal helfen. So aus dem Alltag raus. Und das muss ja gar nicht weit sein, ob das jetzt ein bestimmter Sessel ist oder ob ihr im Wald spazieren geht oder das ist für jeden anders. Und wenn du anfängst, dann sei gefasst und sei nicht überrascht, wenn schwierige Zeiten auf dich zukommen. Erzähl das dem Herrn und ja, er wird dich da auch wieder rausführen und er wird dich da durchführen. Seine Hilfe wird niemals aufhören und er wird dich begleiten. Ich kann euch nur ermutigen, vertraut ihm in allem. Er wird es gut machen. Ich mag uns jetzt einfach eine Minute Zeit geben, wo wir in uns gehen können, wo wir beten können zum Herrn, und dann werde ich ein Abschlussgebet sprechen. Ja, Vater, und ich danke dir einfach, dass du jedem Einzelnen zuhörst und dass du individuell auf jeden eingehen kannst. Ja, danke für deine Hilfe, danke für dein Wort jetzt auch. Ja, gib, dass wir das bewegen können, dass es einfach das tut, was du möchtest, dass es in uns wächst, dass es uns innerlich verändert, dass ja aus uns ja immer mehr Menschen werden, die Jesus ähnlicher werden. Du weißt, was für uns wichtig ist, und weißt genau, was du tust mit uns, auch wenn du uns ja vielleicht mal in eine Krise hineinschickst. So hast du dein Auge trotzdem über uns, und wir dürfen getrost sein, ja, dass wir auf deine Hilfe hoffen dürfen. Es ist beruhigend, dass wir uns nur auf dich einlassen müssen, dass du die Kraft schenkst, dass du uns ja wirklich ein ausgewogenes Training für uns bereitstellst. Ich bitte dich einfach, sei mit denjenigen, die sich auch heute wieder neu entschließen, dir von ganzem Herzen zu vertrauen. Lass sie deine Stimme hören. Ermutige sie zu guten Entscheidungen. Schenke Durchhaltevermögen, ja, vor allen Dingen in den schwierigen Anfangsphasen. Ja, und schenke Erfolgserlebnisse. Gib, dass wir uns über die kleinen Schritte, die wir machen, dass wir uns da freuen können. Und dass wir das ja auch zum Ausdruck bringen können. Ich danke dir dafür. Amen.